sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Dezember beginnen wir mit Krankenhausschließungen, schauen dann zum Ronnenberg-Prozess, der jetzt begann. Danach gucken wir, wer den Islamismus bekämpft und welche Waffen oder an wen Waffen die BRD liefert und enden mit der Klimawochenschau. In unserem ersten Artikel aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster geht es um die Krankenhausschließung in der BRD und der Artikel heißt, besser gesagt der Kommentar, tödliche Effizienz. Trotz der Corona-Pandemie schließt die Bundesregierung in Deutschland weiter Krankenhäuser. Die Pressekonferenzen von Lothar Wieler, dem Leiter des Robert-Koch-Instituts RKI, haben für informierte Zuhörerinnen und Zuhörer zurzeit einen bitteren, um nicht zu sagen toxischen Beigeschmack. Denn während Professor Wieler vor einer drohenden Überlastung der Krankenversorgung warnt und die Bevölkerung zur Achtsamkeit, Abstand und Solidarität aufruft, lässt sein unmittelbarer Vorgesetzter, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, munter weiter Krankenhäuser schließen. Schon seit Jahren verfolgt die Regierung Merkel das Ziel, die öffentliche Gesundheitsversorgung in einem sogenannten kalten Strukturwandel drastisch zu verkleinern und oder in private Hand zu überführen. Eine 2019 veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung, die diese neoliberale Politik wesentlich beeinflusst, drängt darauf, 800 bis 1400 Plankrankenhäuser in Deutschland zu schließen, zwei Drittel aller noch verbliebenen Einrichtungen. Und seit 2016 läuft das staatliche Förderprogramm zum Abbau von Kapazitäten in der stationären Versorgung, das jährlich mit 750 Millionen Euro ausgestattet wird. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bezahlen also mit ihren Steuern den Abbau ihrer eigenen öffentlichen Gesundheitsversorgung. Der erste Lockdown war noch kaum vorbei, da setzte Spahn die Schließung von Krankenhäusern auch schon fort. Am 1. August 2020 beispielsweise wurde eine Corona-Schwerpunktklinik im bayerischen Fohenstrauß geschlossen. Es war die fünfte Schließung innerhalb von 18 Monaten. Auffällig häufig tauchen in Talkshows und Radiosendungen nun wieder neoliberale Professoren und Krankenhausmanager auf, die raunend weitere Schließungen als alternativlos darstellen. Ihnen entgegen setzen Redaktionen und Intendanzen meist medizinisch-technische Mitarbeiterinnen oder anders Betroffene, nicht etwa Profs und Krankenhausmanager mit abweichenden Meinungen. Meinungsparität sieht anders aus. Klinikschließungen waren nicht nur in Norditalien mitverantwortlich für den katastrophalen Verlauf, den die erste Welle von Covid-19 dort nahm. Infizierte Menschen drängten notgedrungen in die Städte und machten die Kliniken zu regelrechten Hotspots der Pandemie. Wie rasch dort dann die Versorgung überlastet war, ist viel noch in böser Erinnerung. Aber auch in wenig bedrohlichen Zeiten haben Klinikschließungen häufig verheerende Folgen. Jeder Rettungssanitäter kennt das Gefühl der Ohnmacht, wenn er nach einem Noteinsatz auf dem Lande keine Möglichkeit hat, das nächste Krankenhaus rechtzeitig zu erreichen und wenn er den Rettungswagen zu Schanden fahren sollte. Wenn er nun statt der bisher offiziell vorgeschriebenen maximal 30 Minuten plötzlich 50 oder 60 Minuten bis zur nächsten Klinik braucht, werden sich vermeidbare Todesfälle häufen. Zur Begründung von Krankenhausschließungen werden im Wesentlichen zwei Gründe vorgebracht, die sich auf perfide Weise miteinander verzahnen. Zum einen sei ganz einfach zu wenig Personal da, um alle Krankenhäuser zu betreiben. Das ist wahr. Deutschland verfügt zum Beispiel über die meisten Intensivbetten in ganz Europa, kann aber 20% davon gar nicht nutzen, weil es an Intensivpflegepersonal fehlt. Das Bundesgesundheitsministerium schätzte 2017, dass bis 2025 etwa 110.000 bis 200.000 zusätzliche Kräfte in der Pflege benötigt werden. Eine ziemlich unpräzise Schätzung, nebenbei gemerkt. Der Grund für diesen Mangel ist einfach. Die permanente Erhöhung der Arbeitslast bei gleichzeitig stagnierenden oder gar sinkenden Löhnen hat den Pflegeberuf, vorher eine sichere Arbeitsperspektive, denkbar unattraktiv gemacht. Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung aus der einst hochwertigen Ausbildung von Pflegekräften in Deutschland nahezu völlig zurückgezogen und verwendet stattdessen große Mühen auf die Rekrutierung von im osteuropäischen Ausland geschultem Personal, das dann noch schlechter bezahlt wird und in den eigenen Ländern fehlt. Klinikschließungen verlagern Patientinnenströme lediglich. Den zu ihrer Begründung bemühten Personalschlüssel verschlechtern sie sogar. Nur mit guter Bezahlung, schreibt Grit Genster in der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, deutlich besserer Personalausstattung, attraktiven und gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingungen, hochwertiger Ausbildung und dem Eingehen auf individuelle Bedürfnisse von Beschäftigten können Fachkräfte gewonnen und gehalten werden. Der wahre Grund für den Pflegenotstand jedoch liegt in der zweiten Begründung für Klinikschließungen, nämlich die betroffenen Häuser würden ineffizient wirtschaften. Das Effizienzparadigma ist so etwas wie der Hochaltar in der marktradikalen Kirche des Neoliberalismus, das ideologische Herzstück der Anlage. Im Gegensatz zum Begriff der Effektivität geht es beim Effizienzparadigma nur ums Geld. Öffentliche Krankenhäuser werden gezwungen, möglichst geringe Kosten zu verursachen und möglichst hohe Gewinne zu erwirtschaften. Alles andere muss diesem Ziel untergeordnet werden. Man behandelt sie, als seien sie privatwirtschaftliche Firmen auf dem Markt, die Konservendosen, Netzstrümpfe oder Handys herstellen und nicht staatliche Einrichtungen zur sozialen Grundversorgung. So stammten, um nur ein Beispiel zu nennen, im Jahr 2017, obwohl das Krankenhausfinanzierungsgesetz die Bundesländer zur Finanzierung öffentlicher Krankenhäuser verpflichtet, nur noch 44,3% der Grundinvestitionen, insgesamt 2,8 Milliarden Euro, aus deren Töpfen. Genau den gleichen Betrag, noch einmal 2,8 Milliarden Euro, mussten die Krankenhäuser selber erwirtschaften. Oft waren dazu Kredite nötig. Da 70% der Kosten des Krankenhausbetriebs durch Personalkosten entstehen, verursacht das Effizienzparadigma den Notstand beim Pflegepersonal wesentlich mit. Und nicht nur das. Die Just-in-Time-Logistik, die während des ersten Lockdowns bereits zu lebensbedrohlichen Engpässen bei der Medikamentenversorgung führte, weil Unternehmen in Deutschland zur Kostenersparnis keine Lager mehr unterhielten, soll auch für die Patientinnenversorgung gelten. Ein permanenter Durchfluss kranker Menschen ist das Ziel, bei dem es keinerlei Pufferzonen, keine Reserven und damit auch keine Resilienz in Krisenzeiten mehr geben wird. Der Staat soll sparen, die Wirtschaft soll verdienen. Eine jener berühmten Win-Win-Situationen, bei der nur einer verliert, nämlich die eigene Bevölkerung. Die Wirtschaft dagegen profitiert tatsächlich. Die private Asklepios-Klinikengruppe beispielsweise erwirtschaftete 2019 in Deutschland einen Gewinn von 172,3 Millionen Euro durch Einsparungen beim Personal, Fokussierung auf gewinnträchtige Maßnahmen und höhere Abrechnungen bei den Krankenkassen. Das Wasser der Grundversorgung lassen private Konzerne natürlich weiter die öffentlichen Kliniken schleppen. Längst gilt unter Aktionärinnen und Aktionären der Gesundheitssektor als konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt. Die von der neoliberalen Ideologie erzwungene wirtschaftliche Effizienz verursacht also die zunehmende Ineffektivität vieler öffentlicher Krankenhäuser bei der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Genau diese Ineffektivität wird dann als Begründung vorgebracht, solche Einrichtungen schließen oder privatisieren zu müssen. In Zeiten von Covid-19 hat das Effizienzparadigma seine tödlichen Folgen vor aller Augen bewiesen. Trotzdem halten wider aller Vernunft Merkel und Spahn weiter an ihm fest. Angesichts von mit Sicherheit drohenden neuen Pandemien ist die Schließung von Krankenhäusern mörderischer Irrsinn. Mörderisch für all jene nämlich, die sich eine überteuerte Behandlung in einer privaten Klinik kaum werden leisten können. Und auch die Corona-Pandemie ist ja noch lange nicht vorüber. Nicht Krankenhäuser müssen geschlossen werden, weil sie den wirtschaftlichen Anforderungen nicht genügen können, sondern die wirtschaftlichen Anforderungen müssen verändert werden, damit Krankenhäuser auch in Zukunft erfolgreich ihre Arbeit tun können. Größere Öffentlichkeit kann helfen, die verfehlte Politik von Merkel, Spahn und der Bertelsmann-Stiftung aufzuhalten. Denn nach einer repräsentativen Umfrage der Initiative Gemeingut in Bürgerhand sind 88% der deutschen Bevölkerung gegen die Schließung von Krankenhäusern. Bei öffentlichen Auftritten musste Spahn durch kritische Fragen in die Enge getrieben bereits zurückrudern. Auch auf kommunaler Ebene war Widerstand bereits erfolgreich. In Oberkirch beispielsweise verhinderten die Bürgerinnen und Bürger am 3. August 2020 erfolgreich die Schließung ihres Krankenhauses. In Peine wurde eine private Klinik rekommunalisiert. Krankenhäuser, schreibt Gemeingut in Bürgerinnenhand, die neben weiteren Online-Informationen ein hervorragendes Faltblatt veröffentlicht haben, das gegen Spende zu beziehen ist, sind Daseinsfürsorge, kein Geschäftsmodell. Diese Woche begann in Hamburg wohl einer der größten Prozesse gegen Linke in der BRD. Und hierzu haben wir einen Artikel aus der Analyse und Kritik der Nummer 665 vom 17. November 2020. Und der Artikel heißt »Bis sich die Balken biegen – die sagenumwobene Geschichte vom Rondenbarg-Komplex«. Es gibt Geschichten, die stehen in Märchenbüchern. Und dann gibt es die Geschichten, die von Hamburger Sicherheitsbehörden geschrieben werden. Darin kommen Angriffe auf die Hamburger Davidwache vor, die es nie gegeben hat, oder imaginäre G20-GegnerInnen, die mit Eisensperren bewaffnet Fallen für PolizistInnen vorbereiteten. Um die Polizei stets im rechten Licht dastehen zu lassen, hat man sich in den letzten Jahren einiges einfallen lassen. Die Geschichte, um die es hier geht, soll zunächst nicht vor den Ohren der Öffentlichkeit erzählt werden. Erst wenn sie sich als gut genug erwiesen hat, könnte es sein, dass sie auch uns als Auditorium erreicht. Dabei ist das eine echte Räuberpistole, bei der mindestens 85 Beschuldigte, bewaffnete Gruppen gebildet, sich gemeinschaftlich des schweren Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung und sogar des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht haben sollen. Von der am 3. Dezember 2020 beginnenden Hauptverhandlung gegen 5 Jugendliche im sogenannten G20-Rondenbar-Komplex werden wir leider nicht erfahren, wie es weitergeht. Denn mit Verweis auf den Jugendschutz findet sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Niemand mag Cliffhanger, deswegen schauen wir in ein bereits öffentlich gewordenes Polizeieinsatzvideo und erzählen der Reihe nach. Alles beginnt am 7. Juli 2017. Am frühen Morgen machen sich rund 200 Gipfelgegnerinnen gemeinsam auf den Weg, um den G20-Gipfel in Hamburg zu blockieren. Als sie in einem Hamburger Gewerbegebiet in die Stadt Rondenbarg abbiegen, werden sie von einer Beweis- und Festnahmeeinheit, BFE, vor ihnen und Wasserwerfern hinter ihnen in die Zange genommen. Es fliegen Gegenstände. Plötzlich greift die BFE-Einheit ohne Vorwarnung den Demonstrationszug an. Ahu, ahu, rufen sie sich zu. Es klingt, als wäre dies nicht ein Polizeieinsatz, sondern ein Haufen Hooligans auf dem Acker. Kein fernliegender Vergleich. Schließlich sieht sich der Demonstrationszug der berüchtigten brandenburgischen Beweis- und Festnahmeeinheit Blumberg gegenüber. Die AktivistInnen geraten in Panik und versuchen zu entkommen. Einige Sekunden später findet sich der Großteil von ihnen gefesselt und in Embryonalstellung auf dem Boden wieder. Der Wasserwerfer gibt ihnen den Rest. Ein anderer Teil ist bei dem Versuch zu fliehen über ein Geländer geklettert, das sich unter ihrem Gewicht aus dem Beton löst und mitsamt der daranhängenden AktivistInnen einige Meter in die Tiefe stürzt. 14 Verletzte, davon 11 Schwerverletzte. Oder, wie ein Polizist, der hoch und trocken im Wasserwerfersitz zu sagen pflegt, »Na, die haben sie mal schön platt gemacht, alter Schwede.« Das denkt sich wohl auch der Einsatzleiter, der, wie aus dem Polizeivideo hervorgeht, per Funk den Befehl erteilt, alles, was auf der Straße zu finden sei, Vermummung, Steine, alles, was rumliegt, aufzusammeln. Denn das brauchen wir alles zur Rechtfertigung der Maßnahmen. 3 Jahre und 5 Monate später hat sich noch kein Polizist öffentlich gerechtfertigt. Stattdessen beginnt nun ein Mammutprozess gegen 85 AktivistInnen, die am Morgen des 7. Juli 2017 im Rondenbarg dabei gewesen sein sollen. Die Besonderheit beim Rondenbarg-Verfahren ist, dass den Angeklagten keine individuelle Tat zur Last gelegt wird, sondern eine Art Kollektivschuld festgestellt werden soll. Ein Urteil in diesem Fall könnte Folgen für alle Demonstrationen haben und die schiere Masse der Angeklagten macht den Rottenberg-Prozess schon jetzt zu einem der bedeutsamsten Prozesse gegen Linke in den letzten Jahren. Lange Zeit konnte man den Eindruck gewinnen, dass kein Richter das Verfahren gerne anfassen wollte. Das könnte daran gelegen haben, dass es in Hamburg für sämtliche G20-Prozesse einen unbedingten politischen Willen zu harten Strafen gibt, wie sich nicht zuletzt im Elbchaussee-Verfahren zeigte. Dieses ging am 10. Juli 2020 zu Ende. Bei der Urteilsverkündung rügte die Richterin die Staatsanwaltschaft und warf ihr vor, Fake News verbreitet und politische Stimmungsmache betrieben zu haben. Auch das Verfahren gegen Fabio, der ebenfalls im Rottenberg-Komplex angeklagt wurde, lief nicht besonders gut für Staatsanwaltschaft und Polizei. Die hatten sich in der aufgeheizten politischen Stimmung nach dem G20-Gipfel einen schnellen Erfolg erhofft, wissen sich letztlich aber an der politischen Prozessführung der Verteidigung und der mentalen Stärke und Standhaftigkeit des Angeklagten die Zähne aus. Der 18-Jährige aus Italien hatte bereits 5 Monate U-Haft hinter sich, als die Anklage beim Prozess in sich zusammenfiel. Die Staatsanwaltschaft war gegen ihn mit dem sogenannten Hooligan-Paragraphen zu Felde gezogen, der auch in den kommenden Prozessen im Rottenberg-Komplex eine Rolle spielen könnte. Hierbei berief sich die Staatsanwaltschaft auf ein Urteil des BGH gegen eine Gruppe von Hooligans. Diese hatten an einem vorab verabredeten, öffentlich ausgetragenen, gewalttätigen Kampf zweier Fußballfangruppen teilgenommen. Obwohl ihnen keine individuell begangenen Gewalttätigkeiten zugeordnet werden konnten und sich einer sogar kurz vorher aus der Gruppe entfernt hatte, urteilte der BGH, allein die psychische Unterstützung der Teilnehmer sei strafbar im Sinne des Paragraphen 125 StGB. Das ostentative Mitmarschieren sei Landfriedensbruch. Dabei hatte der BGH selbst ausgeschlossen, dass der Vorwurf des ostentativen Mitmarschierens auch für Demonstrationen angewendet werden könne. Die Erklärung des BGH im Hooligan-Urteil hatte gelautet, alle Teilnehmer der Menschenmenge verfolgten einzig das Ziel, geschlossen Gewalttätigkeiten zu begehen. Dadurch unterscheidet sich dieser Fall der Drittort-Auseinandersetzung gewalttätiger Fußballfans von Fällen des Demonstrationsstrafrechts, bei denen aus einer Ansammlung einer Vielzahl von Menschen heraus Gewalttätigkeiten begangen werden, aber nicht alle Personen Gewalt anwenden oder dies unterstützen wollen. Im Verfahren gegen Fabio wurde überdeutlich, dass es sich um einen politischen Schauprozess handelte. Die Staatsanwaltschaft spekulierte darauf, dass sich Fabio allein durch seine Teilnahme der psychischen Beihilfe und damit des Landfriedensbruchs schuldig gemacht hätte. Die Behörden kamen vor Gericht nicht durch mit ihrer Geschichte. Unangenehm für die Verantwortlichen in Hamburg, denn in vielen Medien war zu lesen, dass die Staatsanwaltschaft ihre Konstrukte aus Märchen und Sand gebaut hatte. Nun aber soll ein Pilotverfahren im Rottenberg-Komplex beginnen. Als erstes nimmt man sich die 5 jüngsten Beschuldigten vor. Das ist praktisch, denn unter Ausschluss der Öffentlichkeit kann die Geschichte aus der Sicht der Polizei ganz in Ruhe erzählt werden. Für die Jugendlichen aus Stuttgart, Mannheim, Bonn, Köln und Halle ist der Prozess an sich schon eine Bestrafung. Schließlich müssen sie sich auf viele Prozesstage in Hamburg einstellen. Wie das mit Schule oder Ausbildung zusammengehen soll, sagt das Gericht nicht. Darüber hinaus lastet auf den Jugendlichen der Druck, dass mit diesem Verfahren Maßstäbe gesetzt werden sollen. Zu befürchten steht, dass die Urteile gegen die Jugendlichen die Untergrenze des Strafmaßes markieren werden, das für die darauffolgenden Urteile zu erwarten ist. Und harte Urteile sind wichtig für die Hamburger Behörden, damit sie halbwegs gesichtswahrend aus der G20-Nummer herauskommen. Wie wir aber vom ehemaligen Hamburger Bürgermeister und Möchtegern-Kanzler Olaf Scholz wissen, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Und bis das stimmt, müssen noch einige Balken gebogen werden. Mit unserem dritten Artikel bleiben wir bei der Analyse und Kritik aus Hamburg. Und zwar vom Politikteil kommen wir zum Diskussionsteil der Zeitung und einem Artikel, der auf der Titelseite ist, und den hört ihr jetzt. Es ist still, dann hört mal zu. Wer gegen Islamismus ist, muss Deals mit der Türkei und die Kriminalisierung von Kurdinnen beenden. Wenige Tage nach dem islamistischen Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty behauptete der JUSO-Chef und stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert in einem Spiegel-Gastbeitrag, in Deutschland herrsche auffällige Stille seitens der Linken. Es ist nachvollziehbar, die Erwartung an die gesellschaftliche Linke zu formulieren, sie solle zu islamistischen Attentaten lauter werden. Und ja, sie darf das Problem des Islamismus nicht den Rechten überlassen. Doch legt der Einwurf Kühners vor allem eine große Leerstelle offen in der Debatte um Islamismus, die viel mit dessen eigener Partei zu tun hat. Eine Debatte, die in mehrfacher Hinsicht schief ist. Und so nimmt sie nach Terroranschlägen immer wieder eine reflexhafte rassistische Wendung. Wenn nicht nur Politikerinnen der Unionsparteien laut über Abschiebungen nach Syrien nachdenken, sondern auch die Grünen nach schnelleren Abschiebungen rufen. Die Ursache des Islamismus aber und die Rolle der EU und Deutschlands bei seiner Förderung spielen kaum eine Rolle. Oder besser gesagt, es bleibt Linken überlassen, auf diese hinzuweisen. Denn tatsächlich ist es so, dass Teile der Linken in Deutschland, unter anderem kurdische Aktivistinnen, seit Jahrzehnten beharrlich gegen Islamismus kämpfen und dabei immer wieder die Verstrickungen von deutscher Politik und Wirtschaft mit terrorfördernden Staaten wie der Türkei offenlegen. Die Staaten der EU haben Regime wie jenes in der Türkei nicht nur militärisch aufgerüstet, sondern auch EU-Heranführungshilfen im Rahmen von Beitrittsverhandlungen gezahlt und die Erdogan-Regierung mit Milliardenkrediten von europäischen Förderbanken gefestigt, als bereits ein Großteil der Opposition der Türkei hinter Gittern verschwand. In den vergangenen Jahren sind die Türkei und die EU wirtschaftlich eng zusammengewachsen. Deutsche Firmen machen prächtige Gewinne am Bosporus. Und nicht zuletzt hält Deutschland an dem von ihm maßgeblich ausgehandelten EU-Türkei-Deal fest, mit dem Geflüchtete von Europa ferngehalten werden sollen. Die regierungsverantwortliche SPD war an den Folgen dieser Politik bislang nicht nur desinteressiert, sondern hat sie auch aktiv mitgetragen und überdies ihren Beitrag zur Kriminalisierung von Linken und Kurdinnen in Deutschland geleistet. Der militärische Kampf gegen Islamisten in Syrien etwa wird von den Volksverteidigungseinheiten und Frauenverteidigungseinheiten YPJ und YPG geführt. Die Bundesregierung aber verbietet es, deren Symbole in Deutschland zu zeigen. Weil Solidarität mit der YPG und YPJ ihre Symbole hierzulande öffentlich zeigt oder auf Social Media postet, wird rigoros verfolgt. Gegen YPG-Rückkehrer wie Jan-Lukas Guley wurde ermittelt. Und man könnte sagen, von einigen Protagonisten der gesellschaftlichen Linken, Kevin Kühnert etwa, herrscht bezüglich dieser absurden Ungerechtigkeit eine auffällige Stille. Es sind Teile der Deutschen, hier vor allem der migrantischen und globalen Linken, die auf militärischer, politischer und aktivistischer Ebene effektiv gegen Islamismus gekämpft haben und es heute noch tun, und damit sehr allein sind, wenn es nun angesichts neuer Anschläge in Europa wirklich so still ist, wie behauptet, dann sollte dies also vielleicht zum Anlass genommen werden, einmal genauer hinzuhören. Alle bereit? Also gut. Die Entkriminalisierung der PKK sowie der Symbole von YPG und YPJ ist überfällig. Ebenso ein Stopp aller Waffendeals mit der Türkei und Saudi-Arabien sowie ein Ende des EU-Türkei-Deals. Viel zu tun. Lasst uns loslegen. Thank you. Von der Analyse und Kritik kommen wir zum Internetportal German Foreign Policy oder eben Informationen zur deutschen Außenpolitik. Und hier geht es um Waffenexporte und der Artikel ist vom 9. Dezember. Mehr Panzer für Mittelost. Berlin erlaubt Panzerverkauf an Katar. Im Konflikt zwischen den arabischen Golfstaaten rüstet Deutschland beide Seiten auf. Die Bundesregierung genehmigt neue Waffenlieferungen an das Emirat Katar, wie aus einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an den Wirtschaftsausschuss des Bundestags hervorgeht, hat der Münchener Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann die Erlaubnis erhalten, 15 Flugabwehrpanzer des Types Gepard an Katar zu verkaufen. Sie sollen bei der dortigen Fußball-WM im Jahr 2022 bereitstehen, um im Fall eines Terrorangriffs mit bewaffneten Drohnen diese abschießen zu können. Beobachter urteilen, die Lieferung diene Krauss-Maffei Wegmann zugleich dazu, in Katar einen Fuß in der Tür zu behalten. Das Emirat, dessen Armee zuletzt mit einer milliardenschweren Lieferung von Kampfpanzern und Dutzenden Militärfahrzeugen aus der Produktion von Krauss-Maffei Wegmann aufgerüstet wurde, wolle weitere kostspielige Waffenkäufe tätigen, heißt es. Die deutschen Rüstungslieferungen erfolgten und erfolgen trotz heftiger Spannungen nicht nur zwischen den arabischen Golfstaaten und Iran, sondern auch zwischen Katar auf der einen sowie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite. Demnach werden die katarischen Streitkräfte neben den Panzern weiteres Gerät und Ersatzteile erhalten, etwa 4 Maschinenkanonen, 16.000 Patronen Munition, 30 35 mm Rohre sowie 45 Verschlüsse. Der Kaufpreis beläuft sich, wie berichtet wird, auf 31,4 Millionen Euro. Unmittelbarer Zweck des Geschäftes sind die Vorkehrungen zum Schutz der umstrittenen Fußball-WM 2022, die in Katar stattfinden wird. So sollen die Gepard-Panzer während des Events bereitstehen, um im Falle eines etwaigen Terrorangriffs mit bewaffneten Drohnen diese abschießen zu können. Der Gepard, der im Kalten Krieg zur Abwehr sowjetischer Tiefflieger konzipiert wurde, gilt als durchaus geeignet dafür. In der Tat hatte auch Brasilien im Vorfeld der Fußball-WM 2014 zwecks Abwehr etwaiger Attacken aus der Luft 37 Gepard-Panzer gekauft. Der Preis wurde damals mit 30 Millionen Euro beziffert. Krauss-Maffei Wegmann hat in den vergangenen Jahren das bislang größte deutsche Rüstungsgeschäft mit Katar abgewickelt. Dabei ging es im Kern um die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2A7+, die die Bundesregierung im Jahr 2012 genehmigte. Beide Seiten stockten den Deal auf, bis er schließlich neben 62 Leopard-Kampfpanzern, 24 Panzerhaubitzen, 6 Bergepanzer Wiesent, 13 Militärtransporter vom Typ Dingo sowie 32 Spähpanzer des Modells Fennec umfasste. An die katarischen Streitkräfte ausgeliefert wurden die Militärfahrzeuge in den Jahren 2015 bis 2018. Der Kaufpreis, der wie berichtet wird, auch die Ausbildung katarischer Soldaten sowie weitere Dienstleistungen umfasste, wird mit 1,89 Milliarden Euro beziffert. Mit den Panzern und den Transportern wurden letztlich 2 Bataillone der katarischen Landstreitkräfte ausgerüstet. Ende 2017 entschied Doha, darüber hinaus 24 Eurofighter zu beschaffen. In diesem Fall wurde der Preis des Geschäftes, das von Großbritannien eingefädelt wurde, mit 5 Milliarden Pfund angegeben. Deutsche Unternehmen sind seit je am Bau des Eurofighters beteiligt und verdienen gut an dessen Export, auch wenn er über den britischen Rüstungsunternehmen BAE Systems abgewickelt wird. Das Krauss-Maffei Wegmann Milliardengeschäft mit Katar hat im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht. Berichte von Handelsblatt-Journalisten deuten darauf hin, dass der deutsche Konzern ungewöhnlich hohe Provisionen zahlte, um den Auftrag zur Lieferung der Kampfpanzer zu erhalten. Um ihn bemühte sich auch das französische Unternehmen Nexter, das Katar seinen Kampfpanzer verkaufen wollte. Laut Handelsblatt-Recherchen hat Krauss-Maffei Wegmann vermutlich 100 Millionen Euro, gut 5% des Geschäftsvolumens, an eine Briefkastenfirma in Doha mit dem Namen Kingdom Projects überwiesen, zu deren Gesellschaftern Scheich Ahmed Nasser Al-Thani gehört. Ein Brigadegeneral sowie stellvertretender Stabschef des Militärgeheimdienstes des Emirats Katar. Involviert gewesen ist demnach auch General Thani Abdurrahman Al-Kuwari. Der Mann hatte von 2003 bis 2013 die Finanz der katarischen Armee verantwortet und war von 2011 bis 2014 als Head of the Tender and Auction Committee des Verteidigungsministeriums in Doha tätig. Damit hatte er führenden Einfluss auf sämtliche bedeutenden Auftragsvergaben. Das Geschäft hat freilich unabhängig von den Provisionen hohe Bedeutung für Doha. Die modernen Panzer und Haubitzen, wird ein Experte zitiert, der von 2013 bis 2017 an der Führungsakademie des katarischen Verteidigungsministeriums wirkte, trugen dazu bei, dass Saudi-Arabien von einem Einmarsch 2017 abzuhalten war. Im Jahr 2017 war ein schon länger schwelender Konflikt zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain auf der einen sowie Katar auf der anderen Seite eskaliert. Kern des Konfliktes war und ist, dass Katar in seiner Außenpolitik in erheblichem Maße auf Strukturen der international weit vernetzten Muslimbruderschaft setzt. So fördert es in den Jahren 2017 und 2013 die Regierung der Muslimbrüder in Ägypten und kooperiert bis heute eng mit der Türkei, die sich ihrerseits außenpolitisch auf die Organisation stützt, beispielsweise in Libyen. Umgekehrt betrachten Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate die Muslimbruderschaft als ärgsten Feind, der potenziell die Herrschaft der arabischen Feudalclans am Golf bedroht. Sie haben den ägyptischen Militärs 2017 bei deren Putsch gegen die Muslimbrüderregierung den Rücken gestärkt und fördern den ostlibyschen Warlord Khalifa Haftar, weil er ebenfalls erbittert gegen die Muslimbruderschaft kämpft. Um Doha zu einer Preisgabe seiner abweichenden Außenpolitik zu zwingen, startete Riad, Abu Dhabi und Manama, unterstützt von den nun in Kairo herrschenden Militärs, am 5. Juni 2017 eine Totalblockade des Emirats Katar und brachen alle Beziehungen zu ihm ab. Ankara wiederum stellt sich auf Katars Seite und beschleunigt den Ausbau seiner bis heute bestehenden Militärbasis in dem Emirat. In dem Konflikt hat sich Deutschland dadurch hervorgetan, dass es beide Seiten aufrüstete. Während Katar von Krauss-Maffei Wegmann Kampfpanzer und Militärfahrzeuge für 2 Bataillone erhielt, erlaubte die Bundesregierung zugleich milliardenschwere Waffenlieferungen an die Vereinigten Arabischen Emirate und bis vor kurzem auch an Saudi-Arabien. Aktuell finden am Golf intensive Verhandlungen mit dem Ziel statt, die Totalblockade Katars zu beenden und den Konflikt einer Lösung zuzuführen. Die Aussichten sind ungewiss. Schließlich besteht die Ursache des Zwists die intensive Kooperation Katars mit der Muslimbruderschaft, die Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erbittert bekämpft, fort. Unabhängig davon ist Krauss-Maffei Wegmann bemüht, mit der Lieferung der Flugabwehrpanzer, wie Beobachter urteilen, einen Fuß in der Tür zu behalten. Auf der Einkaufsliste des Emirats stünden, so heißt es, in naher Zukunft auch Schützenpanzer mit einem Auftragsvolumen im Milliardenbereich. Zugleich stehe eine ähnliche Summe in Aussicht, falls Katar seinen Plan realisiere, eine zweite Panzerbrigade mit 9 Panzern auszurüsten. In einem entsprechenden Auftrag wäre Krauss-Maffei Wegmann fraglos interessiert. Unser letzter Artikel ist von Telepolis, dem Internetportal für Netzkultur von dem Verlag Heise, und Der Artikel heißt »Den grünen Schalter umlegen – die Energie- und Klimawochenschau. Fossile Energien weiterhin stark subventioniert, globale Gesundheit verschlechtert, Großbritannien überraschend ambitioniert.« Der Planet ist kaputt, erklärt UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer aufrüttelnden Rede an der Columbia University am 2. Dezember. Die Menschheit führt Krieg gegen die Natur. Das ist selbstmörderisch. Die Natur schlägt immer zurück. Und sie tut es bereits mit wachsender Kraft und Wut. Dieser Krieg gegen die Natur betrifft nicht nur das Klima, sondern auch die Verschmutzung von Meeren, Luft und Wasser, sowie die Vernichtung von ursprünglicher Natur und damit einhergehend die Entstehung und Ausbreitung neuer Krankheiten. Auch spricht Guterres nicht mehr von einer Klimakrise, sondern davon, dass wir nah an einer Klimakatastrophe sind. Trotz der deutlichen globalen Erwärmung und der durch sie bedingten Katastrophen wie apokalyptische Waldbrände und Wirbelstürme gingen die Treibhausgasemissionen weiter nach oben. Heute werden 62% mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Jahr 1990, als die internationalen Klimaverhandlungen begannen. Die Wissenschaft ist kristallklar. Um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über vorindustriellem Niveau zu begrenzen, muss die Welt die Produktion fossiler Brennstoffe um ungefähr 6% pro Jahr zwischen heute und 2030 vermindern. Stattdessen bewegt sich die Welt in die entgegengesetzte Richtung. Sie plant einen jährlichen Anstieg um 2%. Damit bezieht sich Guterres auf den gerade erschienenen Production Gap Report 2020, der von Forschungsinstituten in Zusammenarbeit mit dem UN-Umweltprogramm herausgegeben wird. Der Production Gap Report war erstmals vor einem Jahr erschienen und untersucht, inwieweit die weltweite Förderung fossiler Brennstoffe mit dem verbleibenden Emissionsbudget zur Einhaltung des Pariser Klimaziels in Einklang steht. Für 2020 stellt der Bericht fest, dass die Förderung von Kohle, Öl und Gas Schätzungen zufolge um 7% zurückgehen könnte, was in etwa dem entspricht, was innerhalb der nächsten Dekade jährlich notwendig ist, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch dieser Rückgang dürfte einmalig sein und geht lediglich auf die Covid-19-Pandemie und die Lockdown-Maßnahmen zurück. Schaut man sich jedoch die Pläne in den einzelnen Ländern an, ist mit einer Steigerung der Förderung um 2% pro Jahr zu rechnen. Stattdessen müsste die Kohleförderung um 11% pro Jahr, die Ölförderung um 4% und die Gasförderung um 3% reduziert werden. Die Erholung von Covid-19 wird jedoch auch eine Chance sein, den grünen Schalter umzulegen, meint Guterres. Dabei gäbe es drei Imperative. In 3 Jahrzehnten Klimaneutralität zu erreichen, das Finanzsystem am Pariser Klimaabkommen auszurichten und einen Durchbruch bei der Klimaanpassung zu erzielen, besonders um die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen und Länder zu schützen. Wie Guterres in seiner Rede erwähnt hat, könnten die Staaten auf eine grüne Erholung aus der Corona-Krise setzen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wie im Bericht des UN-Umweltprogramms zu lesen ist. Bis heute haben Regierungen weit mehr Covid-19-Fonds für fossile Brennstoffe vergeben als für saubere Energie. Politische Entscheidungsträger müssen diesen Trend umkehren, um die Klimaziele zu erreichen. Die Regierungen der G20 hätten 233 Milliarden US-Dollar für Produktion und Konsum fossiler Brennstoffe ausgegeben, zum Beispiel für Fluggesellschaften und Autohersteller, und nur 146 Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und klimafreundliche Alternativen, wie etwa die Förderung des Fuß- und Radverkehrs. Zwar seien auch Gelder in Maßnahmen geflossen, die Energieförderung sauberer zu gestalten, etwa die Reduktion von Methanemissionen bei der Gasförderung. Der Großteil der Subventionen an fossile Industrien unterliege allerdings keinerlei Bedingungen. Die Pandemie habe außerdem gezeigt, dass ärmere Länder stark von der Förderung fossiler Energien abhängig sind. Länder, deren öffentlicher Sektor von solchen Einbrüchen stark betroffen ist, sind zum Beispiel Nigeria, der Irak oder Ecuador. Länder wie diese bräuchten bei der Transformation Unterstützung von reicheren Ländern. In Guterres Ansprache ging es hingegen um mehr als eine unbedingte Hinwendung zum Klimaschutz. Denn das, was den Planeten zerstört, sind multiple und sich gegenseitig bedingende Krisen. Vom Generalsekretär der UN ist nun keine grundsätzliche Kapitalismuskritik zu erwarten. Dennoch stellt er die Orientierung an bekannten Wirtschaftsindikatoren wie dem Bruttoinlandsprodukt ebenso in Frage, wie er die Straßenproteste junger Menschen lobt und plädiert, wir können nicht zurückkehren zur alten Normalität der Ungleichheit, Ungerechtigkeit und rücksichtsloser Beherrschung der Erde. Mit den Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung auf die Gesundheit beschäftigt sich der Bericht The Lancet Countdown. Hierfür wurde Fachwissen aus unterschiedlichen Disziplinen von 35 führenden akademischen Institutionen und UN-Organisationen zusammengetragen. Auch hier wird festgestellt, dass sich die Welt auf keinem Pfad befindet, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Und die Klimaveränderungen haben weltweit bereits zu erheblichen Verschiebungen der sozialen und ökologischen Determinanten von Gesundheit geführt. Sämtliche Indikatoren, welche der Lancet Countdown zu den Auswirkungen des Klimawandels, seinen Gefahren und Vulnerabilitäten verfolgt, haben sich verschlechtert. Wieder einmal stellt sich heraus, dass nicht alle Menschen gleich vom Klimawandel betroffen sind. Vielmehr sind es vor allem vulnerable Bevölkerungsgruppen, die gesundheitlich am stärksten, zum Beispiel unter Hitzewellen, zu leiden haben. Für das Jahr 2018 werden 296.000 Todesfälle auf Hitze zurückgeführt. Bei der Zahl der hitzebedingten Todesfälle steht Deutschland mit 20.000 Toten im Jahr 2018 übrigens nach den weit bevölkerungsreicheren Ländern China und Indien an dritter Stelle, was vor allem am hohen Durchschnittsalter der Deutschen liegt. Die Sterblichkeit über 65-Jähriger aufgrund von Hitze hat sich in den letzten 20 Jahren um 53,7% erhöht. Der Klimawandel bedroht auch die globale Ernährungssicherheit, da der Ertrag der wichtigsten Feldfrüchte rückläufig ist. Gleichzeitig sind Infektionskrankheiten wie Dengue und Malaria auf dem Vormarsch, da sich die klimatischen Bedingungen für deren Überträger verbessert haben. Zwischen 145 und 565 Millionen Menschen seien von Überschwemmungen durch den ansteigenden Meeresspiegel bedroht. Gleich in mehrfacher Hinsicht gesundheitsschädlich ist die Verbrennung von Kohle. Die dadurch verursachte Luftverschmutzung fordert jedes Jahr mehr als 1 Million Todesopfer. Und auch übermäßiger Fleischkonsum belastet mit der Tierhaltung nicht nur das Klima, sondern ist ebenfalls ursächlich für vorzeitige Todesfälle. In dem Bericht positiv hervorgehoben wird, dass viele Länder dabei sind, ihre Gesundheitssysteme an den Klimawandel anzupassen. Und auch in Gesundheitsfragen ist es wichtig, in welche Technologien heute investiert wird. Konjunkturpakete, bei denen veraltete Energie- und Transportformen mit hohem Verbrauch an fossilen Brennstoffen dominieren, werden unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben und unnötigerweise zu den 7 Millionen Menschen beitragen, die jedes Jahr an Luftverschmutzung sterben. Hingegen werden Investitionen in die notwendigen Voraussetzungen für Gesundheit wie erneuerbare Energien und saubere Luft, Infrastruktur für aktiven, nicht motorisierten Transport und körperliche Bewegung sowie eine resiliente und klimafreundliche Gesundheitsversorgung letztendlich effektiver sein. 5 Jahre nach dem Klimaabkommen von Paris wäre es auf dem diesjährigen Klimagipfel eigentlich an der Zeit gewesen, dass die einzelnen Staaten ihre jeweiligen selbstgesetzten Klimaziele überprüfen und verschärfen. Doch die Klimakonferenz ist wegen der Pandemie auf 2021 verschoben. Allerdings wird am Samstag eine virtuelle Veranstaltung unter dem Titel Climate Ambition Summit 2020 stattfinden. In diesem Zusammenhang sind die Staaten gefordert, neue, ambitioniertere Klimaziele einzureichen, sowie langfristige Klimaneutralitätsstrategien. Außerdem steht erneut das Thema auf der Agenda, mehr Geld für die Klimafinanzierung für die ärmsten Länder zur Verfügung zu stellen, sowie Anpassungsstrategien zu entwickeln. Im Vorfeld dieses virtuellen Gipfels hat Großbritannien, Gastgeber der Klimakonferenz 2021, in Glasgow angekündigt, sein Emissionsreduktionsziel bis zum Jahr 2030 auf 68% gegenüber dem Basisjahr 1990 zu verschärfen. Damit übertrifft es die EU, die ihr Klimaziel wohl in diesem Jahr noch auf 55% Reduktion bis 2030 verschärfen wird und hat damit eins der ambitioniertesten mittelfristigen Klimaziele weltweit. Zwar haben sich bereits einige Länder darauf festgelegt, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen, schnelle Reduktionen sind für die Einhaltung des Pariser Klimaziels aber umso wichtiger. Britische Klimaschutzorganisationen hätten sich allerdings eine Reduktion um 75% gewünscht, berichtet der Guardian. Außerdem wird kritisiert, dass bislang kein kohärenter Plan vorliegt, dieses Ziel auch zu erreichen. Unterdessen hat das dänische Parlament am Donnerstag beschlossen, dass das Land bis 2050 aus der Erdöl- und Erdgasförderung aussteigen soll. Nach Großbritannien ist Dänemark der größte Ölförderer in der Nordsee. Dänemarks Klimaziel für 2030 liegt bei -70% gegenüber 1990. Bis 2050 soll das Land ebenfalls klimaneutral sein. In Deutschland wird unterdessen munter weiter Wald für den Bau von Autobahnen vernichtet. Am Montag wurde der letzte Abschnitt der Schneise durch den Dannenröder Forst fast komplett gerodet. Dafür wurden wieder Waldschützer aus Bäumen und Lock-ons geräumt. Noch am Sonntag hatten über 600 Menschen gegen die Abholzung demonstriert. Unverhältnismäßige Polizeigewalt und die Gefährdung von Aktivisten waren in den letzten Monaten fast an der Tagesordnung. Am Montag berichtete ein Journalist auf Twitter, dass er von Polizisten gefesselt und gegen den Kopf getreten worden sei, obwohl er einen Presseausweis bei sich getragen und die Polizisten wiederholt darauf aufmerksam gemacht habe. Die Presse stürzte sich gestern unterdessen auf die Polizeimeldung, dass ein Mann wegen versuchten Totschlags im Dannröder Forst gesucht würde. Der Verdächtige hat laut Mitteilung der Polizei Mittelhessen am 23. November eine Struktur aus zwei Stämmen, einem Duopod, durch Kappen eines Halteseils zum Einsturz gebracht, während sich darunter Einsatzkräfte der Polizei und ein Bagger samt Fahrer befanden. Sie blieben aber unverletzt. Das Medienecho, inklusive teilweise Vorverurteilung, ist hier umso größer als bei dem Fall einer Aktivistin, die aus 5 Metern Höhe abstürzte und sich mehrere Wirbel brach, nachdem ein Polizist ein Sicherungsseil gekappt hatte. Hier schließen die Ermittlungsbehörden vorsätzliches Handeln schon im Vorhinein aus. Der Hessische Rundfunk berichtet außerdem, dass die Polizei die beteiligten Aktivisten für die Einsätze gegen Abseilaktionen an Autobahnen sowie für Räumaktionen im Dannröder Forst bezahlen lassen will. Die Androhung, horrende Einsatzkosten auf die Aktivisten abzuwälzen, klingt nach einem Versuch, junge Menschen vor künftigen neuen Umwelt- und Klimaprotesten einzuschüchtern, unabhängig davon, ob sich das letztendlich rechtlich durchsetzen lässt oder nicht. Das war der linke Medienspiegel im Dezember 2020. Wir wünschen euch alles Gute und hören uns wieder im Januar. Und alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.